Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Er ist als Mensch geboren worden und gehört der Herkunft nach in das Geschlecht Davids. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Gott segne dieses Wort. Gute Nachricht. In diesem Bibelvers aus dem Paulusbrief haben wir eben die gute Nachricht, also die Gospel, von Jesus Christus zusammengefasst. Und Paulus beginnt seinen Römerbrief, der doch sehr komplex ist in Teilen, aber es ist so, dass er die Kernaussage zusammenfasst, dass eben Gott Mensch geworden ist durch Jesus Christus, für uns, für unsere Sünden gestorben ist und eben durch den Heiligen Geist wieder auferstanden ist. Und das ist es im Prinzip, also das ist die gute Nachricht. Und wenn ihr also reingeht in den Römerbrief, vor allem das erste Kapitel mal durchlest, dann nehmt euch zu Herzen, dass Gott uns sein Wort gegeben hat und Paulus eben schreibt, was er durch Jesus Christus empfangen hat und erfahren hat und leitet das an die Gemeinde dort weiter. Die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern zu der Zeit. Und Gottes gute Botschaft ist eben hier der Anker des Römerbriefes und eben auch von den anderen Briefen von Paulus auch. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, lest mal den ersten, geh mal rein, lest mal das erste Kapitel durch im Römerbrief und nehmt euch das zu Herzen, was da steht. Und wir haben eben hier nicht nur biblische, aber wir haben absolute Wahrheit und es geht um die Beziehung der Menschen dort zu Jesus Christus. Denn einige waren versucht zu kompromittieren, also Kompromisse einzugehen oder sich sogar abzuwenden von Christus und sich dem Gesetz wieder zuzuwenden, also dem alten Gesetz Mose ohne Jesus Christus. Und Paulus warnt davor, das zu tun, denn das führt nicht zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus und führt dann letztendlich von einer Trennung von Gott in aller Ewigkeit. Und darauf kommt es an. Und im Römerbrief, das erste Kapitel ist sehr deutlich und es bezieht sich nicht nur auf die Glaubensgemeinde zu der Zeit. Lasst euch nicht in die Irre führen. Wenn es Leute gibt, leider, die Gottes Wort verzerren oder auch verändern wollen oder schönreden wollen oder sagen, dieses passierte eben nur zu seiner Zeit vor 2000 Jahren. Das ist falsch. Wir haben hier Gottes absolute Wahrheit, die dargestellt ist durch Paulus. Und es macht keinen Sinn, zu versuchen, die Bibel so darzustellen, wie sie bestimmten Lebensweisen sich anpasst und quasi seine eigene Bibel zu schaffen oder sogar seine eigene Vorstellung, wie Gott nun ist und wer unser Jesus Christus ist. Also das sind also Ideen, die nicht von Gott kommen, sondern die bösartig sind. Und daran gilt es, sich von diesen Sachen zu distanzieren. Wir als Christen müssen uns an Gottes Wort halten und wir haben hier Gottes Wort und es kann nicht klarer gesagt werden. Also seid guter Dinge, seid wachsam, dass ihr euch an Gottes Wort haltet und euch nicht von irgendwelchen anderen menschlichen, also die ihren Ursprung außerhalb Gottes haben, ja, beeinflussen lasst. Darauf kommt es an. Also wir ordnen uns Gottes Wort unter, wir ändern nichts, wir fügen nichts hinzu, wir haben Gottes Wort. Und ich sage euch ja immer wieder zwei gute Bibeltexte, die ihr nehmen könnt, die nicht verändert worden sind, um irgendwelche falschen Lehren ja, und falsche Ideen dort einfließen zu lassen, ist eben zum einen, also ein paraphrasiert, Neues Leben, die Bibel. Neues Leben, die Bibel ist im Brockhaus Verlag erschienen. Prima. Also es ist ein super paraphrasiert und eine gute Übersetzung, die ihr nehmen könnt, die auch bibelbasiert und christuszentriert ist, ist eben die Lutherbibel 1984. Wenn ihr könnt, holt euch die, lasst euch die schenken als Geschenk oder die Lutherbibel 1984 ist wunderbar als Buch geben und dann nehmt euch die Zeit eben Gottes Wort zu studieren und zu lernen und euch tagtäglich in Gottes Wort aufzuhalten. Und nur so und dadurch können wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen und wir lassen uns dann nicht in die Irre führen von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche Sachen erzählen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, beziehungsweise mit der Bibel und schon gar nicht mit unserem Jesus Christus. Also, nehmt euch das zu Herzen, seid wachsam und haltet euch an die gute Nachricht, wie hier unser Bruder Paulus ja ganz prima zusammengefasst hat, und aber eben auch dann eben einleitet, den ganzen Römerbrief, dass wir nicht Kompromisse eingehen und die Bibel verändern und Gottes Wort verändern in keinster Weise. Darauf kommt es an. Und das ist die gute Nachricht. Und dafür ist unser Jesus Christus am Kreuz ja auch für uns gestorben und wieder auferstanden durch den Heiligen Geist. Und lieber Jesus, wir danken dir für die gute Nachricht. Und es ist wahrscheinlich die allerbeste Nachricht, die es überhaupt jemals geben könnte. Aber wir bleiben gerne bescheiden und nennen es einfach gute Nachricht und sind dankbar für die gute Nachricht, auch hier wie Paulus uns schreibt. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Die Paulusbriefe sind auch ein Geschenk, wie du in und durch Paulus wirkst, durch den Heiligen Geist und ihm hilfst, all diese Sachen niederzuschreiben, die uns helfen, in unserem tagtäglichen Leben zu helfen und uns nicht nur dir unterzuordnen, sondern dass wir dich in und durch uns wirken lassen, in unseren Herzen. Und das ist die beste Nachricht, die gute Nachricht, die wir nur in und durch dich, unseren Jesus Christus, haben. Und dafür sind wir dankbar. Und wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.